Lektion 5, Text 2. Gratuliere, Herr Dunkelmann. So, hier ist schon die erste Anruferin, Frau Koch aus Offenbach. Nun, Frau Koch, Sie wissen, was Herr Steiger von Beruf ist? Nicht so richtig, aber ich glaube, vielleicht Taxifahrer. Taxifahrer? Na, ich weiß nicht. Fernsehen gut, vielleicht in der Pause in der Zentrale, aber spazieren gehen passt ja nicht. Oder sind Sie etwa doch Taxifahrer, Herr Steiger? Nee, kein Taxifahrer. Aber das mit dem Spazierengehen, so ist es ja auch nicht. Ich muss halt nur viel draußen rumlaufen bei der Arbeit. Bei jedem Wetter. Tja, Frau Koch, Taxifahrer ist leider nicht richtig. Aber trotzdem vielen Dank für Ihren Anruf. Nun, Herr Steiger, dann müssen Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen. Was machen Sie denn am Wochenende? Samstag und Sonntag haben Sie doch frei, oder? Nee, nicht immer. Ich habe 2 freie Tage die Woche. Aber nicht immer Samstag und Sonntag. Diese Woche habe ich zum Beispiel Freitag und Samstag frei. Und nächste Woche dann Samstag und Sonntag. Und dann? Sonntag und Montag. Genau. Ja, und was machen Sie da? Ei, da habe ich dann viel Zeit. Da kann ich viel machen. Alles, was ich sonst nicht machen kann. Da helfe ich meiner Frau im Haushalt, also putzen oder aufräumen. Manchmal koche ich auch das Essen. Und ich gehe natürlich mit Freunden weg, in die Kneipe oder auf den Fußballplatz. Ja, und wenn ich am Wochenende frei habe, also Freitag, Samstag oder Sonntag, dann gehe ich halt auch mal abends mit meiner Frau weg. Ins Kino oder essen, ins Restaurant. Oder tanzen? Nee, das nicht. Aus dem Alter sind wir raus. Aber Radfahren, das machen wir dann manchmal. Dann fahren wir raus ins Grüne oder wir gehen zusammen ins Schwimmbad. Aber das ist halt nicht oft. Nur wenn meine Frau und ich zusammen frei haben. Und Kinder? Kinder haben Sie keine? Kinder? Nee, wann denn? Ich meine, wir haben doch gar keine Zeit für Kinder. Einen Moment, Herr Steiger. Wir haben noch einen Anrufer. Herr Dunkelmann aus Bad Vilbel. Guten Abend. Nun, Herr Dunkelmann, was meinen Sie? Was ist Herr Steiger von Beruf? Der ist Nachtwächter, ganz klar. Richtig, das stimmt. Ich bin Nachtwächter. Gratuliere, Herr Dunkelmann. Sie haben richtig geraten. Nicht geraten, das weiß ich. Der kann nur Nachtwächter sein. Nachts arbeiten, viel rumlaufen und dann der Tagesablauf, das kenne ich. Ich bin nämlich... Jetzt sagen Sie nur, auch Nachtwächter. Genau. Na sowas. Da haben wir also 2 Nachtwächter, liebe Hörer. Vielen Dank, meine Herren. So, weiter geht's mit Musik.